المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zu der Frage, wer sind die Awliya Allahs? Weil viele, vor allem in dem Sufi-Bereich, benutzen diese Sache falsch. Die sagen zum Beispiel, mein Sheikh ist ein Wali von Allah. Er ist nahegestellt an Allah. Wenn ich ihm die Hand küsse, dann komme ich näher zu Allah. Wenn ich ihm die Stirn küsse, komme ich näher zu Allah. Wenn ich Sujud vor ihm mache, komme ich näher zu Allah. Wenn ich ihn um Vergebung bitte, komme ich näher zu Allah. Und wisse, wenn dieser Sheikh zu dir kommt, dieser Hodja, dieser angebliche Hodja, er kommt zu dir und er sagt dir, ich bin ein Wali von Allah. Mach Sujud von mir, küss meine Stirn, küss meine Hand, bitte mich um Vergebung und du kommst so näher zu Allah, weil ich ein nahegestellter Allahs bin. Da wisse, dass dieser Mann ist ein Betrüger, er ist ein Betrüger, ein Hochstapler. Und wer sind die Awliya Allahs? Allah erwähnt ihre Eigenschaften in Surah 10, Vers 62 bis 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sicherlich über Allahs Awliya gefolgt sollte, soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Und in der 63. Ayah, in Surah 10, Vers 63, erwähnt Allah ihre Eigenschaften. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Das heißt, wenn dein Nachbar zum Beispiel ein Muwahhid ist, er ist ein Muslim und er hat Taqwa, du weißt gar nicht, yani die Leute, man weiß gar nicht, ob dieser Muslim ein Awliya, ein Wali, yani, von Allah ist. Das weiß man selber nicht. Und die Person, die ein Wali von Allah ist, die weiß es selber auch nicht. Okay? Aber der Nachbar, der Muslim ist, du weißt nicht, ob er ein Wali von Allah ist. Und der Nachbar, der vielleicht sogar ein Wali Allahs ist, er weiß es selber nicht. Deswegen darf man sich in dieser Sache nicht täuschen lassen. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alameen.